Ihr hört eine weitere Ausgabe MMA Radio UFC News. Und heute ist ein kleines Jubiläum, denn MMA Radio wird ein Jahr alt. Vor einem Jahr gab es die erste Folge. Im Endeffekt gab es gleich zwei Folgen. Die erste und die nullte. In der nullten haben Chris und ich euch so ein bisschen aufgeklärt, um was es hier gehen soll bei MMA Radio. Und ich habe mir das heute mal angehört und man kann schon sagen, dass es sich dann doch ein bisschen unterscheidet zu dem, was es dann jetzt eigentlich geworden ist. Und es wächst und gedeiht. Ich habe jetzt mal versucht, News, die ich für sehr interessant halte, auf mmaradio.de zu posten. Könnt ihr also ab und zu mal vorbeisurfen und mal euch die News dann durchlesen. Vielleicht interessieren sie euch auch. Und natürlich gibt's auf twitter.com/mmaradio.de. Aber man sagt, glaube ich, auch bei Twitter nur @mmaradio.de. Gibt's natürlich regelmäßig News und Fight-Updates. Das Ganze auch auf facebook.com/mmaradio.de. Muss man ja auch mal placken dürfen. Übrigens, diese Folge 0 und die Folge 1 könnt ihr euch auf iTunes, YouTube und natürlich auch auf mmaradio.de nochmal nachhören. Wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz lustig, was wir damals so gedacht haben, wie das Ganze so hier vonstatten gehen wird. Und vor allem, was ich auch ganz interessant fand, war, wie wir in der ersten Folge über die UFC Fight Cards gesprochen haben, die wir dann eben da besprochen haben. Es war die erste Fox Sports One Fight Card. Jael Sonnen gegen Mauricio Shogunua. So war's. Da merkt man schon, dass wir so richtig, wirklich so richtige DAOs waren. Das hat sich so ein bisschen gewandelt mittlerweile. Und ja, wie gesagt, ich hab auf jeden Fall Bock auf ein weiteres Jahr. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck aus der Pulle nehmen. Ich habe gerade eben schon eine Folge aufgenommen. Dann ist meine Tochter reingeplatzt und wollte mitmachen. Und deswegen nehme ich die Folge nochmal auf. Deswegen muss ich ja gleich zu Beginn erstmal was trinken. Hätte man natürlich auch vorher machen können, gebe ich euch schon recht, aber ja, man hätte so viel schon vorher machen können. So, dann geht's mal los mit den News und zuerst mit einer schlechten Nachricht, aber ihr werdet es eh schon alle wissen. Jon Jones hat sich verletzt, kann nicht gegen Daniel Cormier bei UFC 178 antreten. Meniskusriss im linken Knie, verstauchter Knöchel, hört sich alles nicht so gut an. Dementsprechend musste der Kampf verschoben werden auf den 3. Januar, UFC 182 in Las Vegas. Da werden wir dann Jon Jones gegen Daniel Cormier sehen. Neuer UFC 178 Main Event ist Demetrius Johnson gegen Chris Carriasso. Der arme Demetrius Johnson. Jetzt muss er da so einen Ausfall kompensieren. Die Card UFC 178 ist trotzdem nicht schlecht, auch wenn dieser lang ersehnte Kampf wegfällt. Jon Jones gegen Daniel Cormier lohnt sich UFC 178 mit Sicherheit. Für UFC 177 gibt's natürlich dementsprechend einen neuen Co-Main-Event. Danny Castillo gegen Tony Ferguson. UFC 177, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben ein kleines Problemchen. Bis auf den Main Event relativ dünn besetzt. Bei 178 finde ich jetzt den Main Event nicht so cool. Dafür den Rest der Card. Da können wir vielleicht dann am Dienstag mal drüber sprechen. Es wird wahrscheinlich keine Live-Ausgabe geben. Wir haben uns dazu entschlossen, keine Live-Ausgaben mehr zu machen. Jedenfalls nicht am Dienstag. Die Pay-Per-View-Ausgaben werden weiterhin live sein. Aber die Dienstagsausgaben wollen wir, glaube ich, voraufzeichnen. Aus Gründen, sage ich jetzt mal so. Aber zurück zu Jon Jones, der wurde am Donnerstag auch noch operiert. Er musste sich operieren lassen am Meniskus. Die OP verlief problemlos. Er konnte das Krankenhaus am selben Tag noch auf Krücken verlassen. Also ist er schon auf einem guten Weg. Am Montag trifft sich Jon Jones nochmal mit seinem behandelnden Arzt, um so einen Zeitplan festzulegen für die Reha-Maßnahmen. Wie hat er sich eigentlich verletzt, ist natürlich die große Frage gewesen. Und es war im Training. Und zwar beim Sparring mit Alistair Overeem. Overeem hat wohl einen Takedown versucht. Jon Jones wollte so ausweichen und hat sich dabei unglücklich verletzt. Sowas passiert einfach. Man kann Alistair Overeem hier mit Sicherheit keine Schuld zusprechen. Es gab so einen kleinen Shitstorm, als herauskam, dass die Verletzung im Sparring mit Alistair Overeem passiert ist. Overeem hat ja, sag ich mal, nicht die beste Reputation als Team-Member, seitdem er da bei den Black Zillions abgehauen ist. Aber das Team Jackson Winklejohn hat klipp und klar gesagt, Alistair Overeem kann nichts für diese Verletzung. Er war halt einfach nur Sparring-Partner von John Jones und es ist einfach passiert. Daniel Cormier hat sich natürlich auch geäußert zur ganzen Situation und meinte, ich bin sehr enttäuscht. Ich weiß zwar nicht, wie schwer John Jones verletzt ist, aber ich möchte daran erinnern, dass ich den Kampf angenommen habe, obwohl ich eine Knieverletzung habe. Ich hätte die Zähne zusammengebissen und hätte mich da durchgekämpft. Es wäre schön gewesen, wenn John Jones das auch gemacht hätte. Was lernen wir daraus? Daniel Cormier hat uns alle belogen, denn er hat ja immer behauptet, mit meinem Knie, also ich weiß überhaupt nicht, was ihr habt, da ist alles in bester Ordnung. Das wird mit Sicherheit überhaupt keine Auswirkungen auf UFC 178 haben. Bullshit, Daniel Cormier. Du hast uns Scheiße erzählt, denn du bist offensichtlich relativ schwer am Knie verletzt. Daniel Cormier sagte nämlich noch folgenden Satz. Wenn ich mit einem wahrscheinlich gerissenen Kreuzband kämpfen kann, hätte John Jones durchhalten können und sich erst nach unserem Kampf unter das Messer legen können. Also, ich meine, wahrscheinlich gerissenen Kreuzband? Wie soll man denn das denn verstehen? Also kann man das nicht irgendwie feststellen? Ist es gerissen oder nicht? Es ist auf jeden Fall eine herbe Verletzung, die der gute Daniel Cormier damit sich rumschleppt. Wahrscheinlich kann man es irgendwie, weiß ich nicht, wegspritzen oder weiß der Kuckuck, was man da macht. Es wäre wahrscheinlich schon möglich gewesen, dass Daniel Cormier antreten kann bei UFC 178, aber es kann nicht schaden für Daniel Cormier, dass der Kampf sich jetzt noch ein bisschen nach hinten verschiebt. Er wird sich natürlich nicht unter das Messer legen. Er wird andere Methoden anwenden, um da eine Verbesserung herbeizurufen bei seinem Kreuzband. Er selber sagt auch, ich freue mich, dass ich jetzt ein volles Trainingscamp absolvieren kann. Und wie gesagt, das kann nicht schaden, dass er jetzt noch ein bisschen Zeit dazu bekommt. Er hat aber sofort so kleine Bedenken gehabt, ob nicht Alexander Gustafsson jetzt wieder ins Spiel kommt, dadurch, dass der Kampf ja verschoben werden muss. Und Daniel sagt, ich habe, nachdem ich die News gehört habe, sofort nachgefragt, ob ich mich jetzt wieder hinter Gustafsson anstellen muss. Die Antwort darauf lautete, nein. So, nein. Klipp und klar, das wiederum macht natürlich den guten Alexander Gustafsson so ein bisschen stinkig. Also er ist ein bisschen sauer, ja, der Schwede kommt aus sich heraus und kotzt ganz schön im Strahl, möchte man fast schon sagen. Er meinte nämlich, bis Januar bin ich wieder fit, es war mein Kampf und als Nummer 1 Herausforderer will ich meinen Kampf zurück. Offensichtlich glaubt die UFC, dass zwei Typen, die sich wie Clowns bei einer PK verhalten, für mehr Hype sorgen als ein Kampf des Jahrhunderts. Das ist lächerlich. Also Gustafsson ist ziemlich angepisst, verständlich. Ich meine, im Endeffekt kann man ihn da voll und ganz verstehen, aber Alexander Gustafsson ist ja auch nicht der Allerblödeste und wird schon nachvollziehen können, warum die UFC an diesem Kampf John Jones gegen Daniel Cormier festhalten möchte. Für Gustafsson ist das natürlich ein Riesenproblem, denn nehmen wir mal an, der gute Daniel Cormier besiegt John Jones im Januar, dann wird es das Rematch geben. Vielleicht muss Daniel Cormier sich dann nochmal unter das Messer legen, fällt dann vielleicht bis Januar aus, bis Juli aus. Dann gibt's das Rematch gegen Daniel Cormier. Ich meine, irgendwann will Alexander Gustafsson, jetzt bin ich völlig durch den Wind. Also, wir gehen davon aus, Daniel Cormier besiegt John Jones im Januar, muss sich dann wegen seinem Kreuzband operieren lassen, fällt bis Juli aus, kämpft dann wieder gegen John Jones, der sein Rematch bekommt. Unter Umständen gewinnt dann John Jones in einem knappen Punkte-Finish oder weiß der Kuckuck wie. Dann gibt's vielleicht nochmal John Jones gegen DC 3 und Gustafsson geht völlig leer aus. Also eine ganz doofe Situation für Alexander Gustafsson. Deswegen verstehe ich schon, warum er hier so ein bisschen rumwirbelt und gerne diesen Spot zurückhaben möchte. Aber Dana White, er hat sich in diese Diskussion eingeschaltet und hat sich über Gustafssons Reaktion geäußert und meinte, Gustafsson ist sauer. Aber er darf nicht vergessen, wir haben ihm den Titelkampf nicht weggenommen. Er hat sich verletzt und konnte nicht antreten. Cormier hat ihn ersetzt. Und das ist eben der Kampf, der als nächstes ansteht. Punkt. Gustafsson wird wahrscheinlich vor seinem nächsten Titelkampf noch einmal kämpfen. Er sollte noch einmal kämpfen, um den Leuten im Gedächtnis zu bleiben und um Geld zu verdienen. Ein Kampf gegen Anthony Johnson macht aus meiner Sicht Sinn, sagt Dana White. Das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario für Alexander Gustafsson. Erstens mal, er muss vorher nochmal kämpfen. Das birgt sowieso schon die Gefahr, dass du halt verlierst und deinen Number-One-Contender-Status verlierst. Aber wenn du nochmal kämpfen musst, dann möchtest du nicht gegen Anthony Johnson kämpfen, denn das ist wahrscheinlich der Kampf, der der schwerste ist, neben so einem Kampf wie gegen John Jones oder Daniel Cormier. Ich bin gespannt, ob die UFC das wirklich durchzieht und Gustafsson gegen Anthony Johnson bookt, denn sie würden definitiv dann einen Contender verlieren. Also aus meiner Sicht würde es mehr Sinn machen, man stellt Gustafsson zum Beispiel gegen den Sieger aus OSP gegen, wie heißt der Vogel? Ryan Bader, heute am Samstag. Und Anthony Johnson dann gegen irgendjemand anderen, vielleicht gegen den Verlierer aus diesem Kampf, weiß der Kuckuck, aber Gustafsson gegen Anthony Johnson würde ich jetzt, so geil der Kampf vielleicht auch wäre, in naher Zukunft noch nicht machen, weil man verliert definitiv einen Contender. Also warum sollte man das machen? Ich bin gespannt, ob sie es durchziehen oder ob man sagt, nee, wir gehen den angenehmeren Weg, sage ich jetzt mal. Ich komme noch mal ganz kurz auf John Jones zu sprechen. Da gab es nämlich noch ein interessantes Interview beziehungsweise eine interessante Aussage von ihm. Er wurde gefragt, ob er eigentlich mal Bock auf einen Superfight gegen Chris Weidman im Madison Square Garden hat. John Jones hat dieselbe Frage im Februar bei einer UFC Q&A-Session schon mal gestellt bekommen. Damals hat er gesagt, Superfight gegen Weidman macht überhaupt keinen Sinn. Weidman muss erstmal dafür sorgen, dass er bekannter wird. Jetzt sagte John Jones allerdings, das wäre der Wahnsinn. Ich würde diese Möglichkeit sofort beim Schopfe packen. Ich respektiere ihn sehr als Menschen und als Champion. Und ich glaube, dass der Kampf eine Menge Pay-Per-Views verkaufen würde. Sehe ich genauso. Chris Weidman gegen John Jones würde mit Sicherheit für eine extrem gute Buy-Rate sorgen. Die Frage ist halt, macht dieser Kampf für Chris Weidman irgendwie Sinn? Also für mich ist so ein Middleweight gegen Light-Heavyweight-Kampf oder Superfight eigentlich nicht ganz so sinnvoll. Weiß nicht. Also, ja. Das Ganze sollte nach Wunschvorstellung von John Jones, der UFC und Chris Weidman natürlich im Madison Square Garden stattfinden, aber wir wissen ja, die UFC kommt in New York irgendwie nicht so richtig zur Lizenz und kann da keine Events veranstalten. Dennoch hat sich John Jones zum Thema Madison Square Garden geäußert und meinte, Muhammad Ali und Mike Tyson haben im Madison Square Garden gekämpft. Die größten Kämpfer aller Zeiten haben alle im Garden gekämpft. Unsere Zeit wird kommen, daran glaube ich ganz fest. Ich wünsche es mir, ich weiß aber auch gar nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Ich weiß nicht, warum es so wichtig ist, in diesem Madison Square Garden zu kämpfen. Ich verstehe natürlich die Historie mit Muhammad Ali und Mike Tyson etc. pp., aber es ist halt ein anderer Sportboxen. Und ich verstehe nicht, warum das so wichtig ist, für die Jungs im Madison Square Garden zu kämpfen. Also für die New Yorker Jungs kann ich es wiederum verstehen. John Jones, Chris Weidman. Die kommen aus New York, beziehungsweise aus dem Bundesstaat New York. Aber für die UFC ist es ja auch so unheimlich wichtig, im Madison Square Garden kämpfen zu können. Es scheint unheimlich viel Prestige zu haben, dieser Garden. Ich war ja selber schon mal im Madison Square Garden, habe da nicht gekämpft, sondern habe mir einfach nur mal den Madison Square Garden angeschaut. Und es ist natürlich beeindruckend, dieses Gebäude mitten in New York. Und das ist irgendwie natürlich auch ein tolles Gebäude, ein geschichtsträchtiges Gebäude. Aber dass die da so ausflippen jedes Mal mit diesem Madison Square Garden, das kann ich jetzt irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Aber gut, wir werden sehen, was die Zukunft so mit sich bringt. Jetzt komme ich nochmal zurück zu John Jones gegen Daniel Cormier. Ihr wisst es wahrscheinlich, ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, der ein oder andere wird es vielleicht auch verpasst haben. Es gab da so eine kleine Auseinandersetzung zwischen John Jones und Daniel Cormier. Und Dave Scholler, der PR-Chef der UFC, sah da nicht ganz so gut aus. Und Dana White wurde in einem Interview auf UFC.com genau zu diesem Face-Off-Vorfall befragt. Und das ist das, was Uncle Dana gemacht hätte. Er hat nämlich gemeint, sobald Jones auf DC zuging und sich die Körper der beiden berührten, hätte ich sie getrennt. Manchmal sieht man mich, wie ich eine Hand zwischen zwei Kämpfern halte. Ich hätte sie definitiv getrennt. Also, ist das eine kleine Kritik gegen Dave Scholler? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber Dana White sagt, im Endeffekt mit mir wäre es nicht zu dieser Auseinandersetzung gekommen. Es ist vielleicht doch, Dana White is bad for business, könnte man hier vielleicht sogar sagen. Nein, mache ich natürlich mit einem Augenzwinkern. Außerdem gibt Dana White John Jones so ein Stück weit die Schuld an der ganzen Eskalation. Er meint nämlich, es war der Kopfstoß. Jones hat Cormier einen Kopfstoß verpasst. Das hat Daniel wütend gemacht und dazu geführt, dass er Jones geschubst hat. Ich hätte meinen Arm dazwischen gehabt, bevor es dazu gekommen wäre. Ich hätte geahnt, dass es zu so etwas kommt. Und ich hätte es im Keim erstickt. Dann hätte ich mich direkt zwischen den beiden gestellt und hätte mal geguckt, was passiert. Das ist eigentlich eine klare Aussage. Dana sagt, ich hätte das alles verhindert. Aber im nächsten Satz meint er dann wieder, hätte ich dafür gesorgt, dass es zu keiner Schlägerei kommt? Wer weiß das schon? Ich war nicht dabei. Also dann ist das eigentlich, Dana White ist ein unheimlich cleverer Mensch. Ja. Er sagt im Endeffekt, natürlich hätte ich das alles verhindert. Aber im letzten Satz sagt er dann wieder, ja, aber man kann es ja nicht wissen. Es ist einfach, ja, ein verrückter Typ, dieser Dana White. Ja, aber ich glaube nicht, dass er Dave Scheller hier irgendwie eine Schuld gibt dafür, dass es die Eskalation gab. Ich meine, ja, Dave Scheller, guck dir den an, das ist ein Strich in der Landschaft. Dana White ist ja schon eine recht beeindruckende Figur. Er ist zwar nicht so groß, er ist nicht besonders groß, aber schon ein Paket, kann man schon sagen. Also er trainiert die richtigen Stellen, möchte ich mal hier anmerken. Dann kommen wir jetzt zu meinem verhassten Drogenthema, Dopingthema. Ich übersetze ab und zu fälschlicherweise Drugs, also das Doping, ja, das sportliche Doping immer mit Drugs, Drogen, das ist natürlich Bullshit, gemeint ist Doping. Und ich möchte nochmal auf Mark Bocek zu sprechen kommen. Da habe ich ja letzte Woche schon in den News gehabt, dass der aufhört, und einer der Gründe ist PEDs, Performance Enhancing Drugs. Er sagt ganz, ganz klipp und klar, Leute, es ist alles viel schlimmer, als sich die meisten vorstellen können. Es ist viel schlimmer, als sich die meisten vorstellen können. Wenn du heutzutage keine PEDs zu dir nimmst, verlierst du in der Regel deine Kämpfe. Und das ist der Grund, warum ich aufhöre mit diesem Sport. Er sagt außerdem, PEDs-User werden nicht weniger, sondern immer mehr. Und ja, eigentlich kannst du es mittlerweile noch nicht mal mehr Betrug nennen, weil alle machen es ja. Also wo ist dann der Betrug? Also das ist natürlich so ein bisschen zynisch gemeint von Mark Bocek, schon klar. Und er sagt halt auch, du musst dich nicht wundern, wenn du in der UFC verlierst. Die UFC ist die beste MMA-Organisation der Welt mit den besten Kämpfern. Und diese Kämpfer schieben sich noch das beste Doping, was du so bekommen kannst, rein. Und wenn du dann einfach versuchst, clean da mitzuhalten, hast du keine Chance. Du hast einfach keine Chance mehr. 90% aller UFC-Fighter sind gedopt, sagt Mark Bocek. 90%. Und die 10%, die nicht gedopt sind, ja, also die kennen wir wahrscheinlich auch nicht. Das sind die, die bei Facebook dann kämpfen, beziehungsweise bei den Fight Pass Cards ganz unten stehen. Wahrscheinlich ist es so. Also das sind schon erschreckende Nachrichten, die Mark Bocek da vom Stapel lässt. Und er sagt auch noch was ganz Interessantes. Er meint nämlich, bei den Olympischen Spielen, ja, da gibt's ja richtig extrem harte Dopingtests und es ist unheimlich schwer, mit irgendwas durchzukommen. Aber es gelingt dennoch immer mal wieder Leuten, ja, irgendwelche Dopingpräparate zu sich zu nehmen. Das hört man dann immer mal, wenn es dann ja nach Olympischen Spielen plötzlich irgendwelche Medaillenaberkennungen gibt. Die prominenteste hier in Deutschland war mit Sicherheit hier diese Biathletin im Winter. Wie hieß die nochmal? Weiß kein Mensch. Egal, aber es gibt also diese Fälle. Aber es ist natürlich viel schwerer, bei Olympia zu dopen. Und Mark Bocek sagt, in der UFC gibt es kaum harte Tests. Und ihr könnt euch ja vorstellen, mit was UFC-Fighter alles so durchkommen. Ja? Er sagt zum Beispiel, diese Urintests, die es am Fighttag gibt, die sind völlig für den Arsch, denn du kannst ganz viele Substanzen überhaupt nicht nachweisen im Urin. Dazu kommt, wenn du rechtzeitig aufhörst, Präparate zu dir zu nehmen, können sie auch nicht im Urin nachgewiesen werden. Sprich, es muss eigentlich ständig Dopingtests, Bluttests geben, nicht Dopingtests geben, sondern Bluttests geben. Und auch nicht nur am Kampfabend, sondern regelmäßig und unangekündigt. Das ist der einzige Weg, um einigermaßen diesem Problem Herr zu werden. Ja. Also Mark Bocek hat da ein Bild gezeichnet, das im Endeffekt ja, grausig aussieht und mir zu verstehen gibt, die UFC ist durchdrängt mit Dopingkämpfern. Eigentlich nehmen alle irgendwas und tja, es scheint noch keine Lösung dafür zu geben. Man muss aber fairerweise sagen, die Headline Mark Bocek hört auf, weil alle anderen PEDs zu sich nehmen, ist nicht ganz richtig. Er sagt klipp und klar, ich habe auch aufgehört, weil ich Angst davor habe, bleibende Schäden zu bekommen durch Kopfverletzungen etc. pp. Außerdem diese Weightcut-Geschichte ist mir auch zu heftig. Das macht meinen Körper kaputt und ich möchte einfach mit 50 noch selber denken können und ja, muss an mich denken und deswegen höre ich auch auf. So ein bisschen glaube ich aber, dass diese Beschädigung des Gehirns schon ja eingesetzt haben bei Mark Bocek, denn er hat sich ganz merkwürdig zum Thema Frauen-MMA geäußert. Er hat gemeint, das wäre ja nur so ein Modeding und man möchte da praktisch die geilen Miezen im Bikini vorführen und so, und er findet das ein bisschen affig alles. Also hat auch keinen Bock auf Cards zu stehen, wo Frauen sind und so. Da habe ich dann auch gedacht, Mensch, Mark Bocek, jetzt reißt er sich das mit dem Arsch ein, was er sich vorher aufgebaut hat. Denn die eigentlichen Aussagen von ihm, dieser Weckruf eigentlich, ja, der ist ja, das ist ja eigentlich der richtige Weg, den er da geht. Aber wenn er danach noch so einen Scheiß sagt mit Frauen, MMA ist Bullshit und macht keinen Sinn, ja, das finde ich dann nicht so super. So, da kommt die Mia wieder. Mia, möchtest du auch was sagen? Soll ich dir was erzählen, was so in der UFC passiert ist? Ja, komm noch mal rein. Musst du das Studio, die Studiotür zumachen, genau. So, Studiotür zu, richtig zumachen. Richtig zu. Feste. Ja, jawohl. So, jetzt kommst du hier mal auf den Moderatorensessel. Wo setzt du dich hin? Hier bleibst du. Okay, nicht gegen das Mikrofon stoßen, das macht ganz unangenehme Geräusche in der Aufnahme. So, als nächstes möchte ich nämlich über Mike King reden. Kennst du Mike King? Der hat in Dublin gekämpft gegen Carl Pendred. War ein jetzt nicht immer reinreden, sondern zuhören. Es war ein großartiger Fight, sogar Fight of the Night. Und Mike King, ja, wurde jetzt positiv auf anabole Steroide getestet. Ihr merkt also schon, ich bleib beim Doping-Thema. Mia, tschüss, schönen Tag noch. Mach die Tür zu. So läuft das hier im MMA-Radio-Studio am Geburtstag. Da kommt natürlich meine Tochter rein und gratuliert. Ganz klar, ihr wart live mit dabei. So, also fange ich die Nachricht nochmal von vorne an. Mike King wurde gedopt oder hat gedopt und wurde entlassen. So ist es richtig. Mike King in Dublin, Fight of the Night gegen Carl Pendred. Großartiger Kampf. Wir haben uns alle gefreut. Gibt so leichte Parallelen zu Mark Hunt gegen Bigfoot Silver, würde ich mal sagen. Wurde, wie gesagt, jetzt positiv auf anabole Steroide getestet. Die UFC hat King nach Bekanntwerden der Testergebnisse sofort entlassen. Kings Fight of the Night Bonusanteil, die $50,000 bekommt Carl Pendred. Der hat sich sofort geäußert und hat gesagt, finde ich cool, dass ich dann noch ein bisschen Kohle bekomme, aber ich spende auch einen Teil an ein Kinderkrankenhaus. Carl Pendred, du bist mein Mann. So gewinnt man mein Herz, ja. Einfach die Kohle spenden an ein Kinderkrankenhaus in Dublin, finde ich eine schöne Geste von Carl Pendred. Ja, Mike King, Mike King wurde außerdem für 9 Monate von irgendeiner Athletic Commission gesperrt. Also er kann jetzt nicht irgendwie woanders kämpfen, sondern ist dann da auch nochmal gesperrt und hat sich später noch entschuldigt via Statement auf Facebook bei der UFC, bei Dana White, bei Carl Pendred, bei den Fans, bei seinem Team etc. pp. Und er will hart an sich arbeiten und hofft auf eine zweite Chance. So, jetzt mal ganz ehrlich. Soll ich jetzt irgendwie stinkig auf Mike King sein, nach dem, was wir vorhin von Mark Bocek gehört haben? Im Endeffekt ist er halt einfach nur einer von vielen, der erwischt wurde, der aber vielleicht für sich erkannt hat, wenn ich irgendwie Geld verdienen will in der UFC, wenn ich irgendwie meinen Traum vom UFC-Fighter verwirklichen möchte, ja, dann muss ich halt dopen, weil jeder dopt. Also das System ist kaputt, nicht Mike King. Er ist nur ein Opfer des Systems. Könnte man so sehen. Also ich finde es wirklich, ich sehe das wirklich mit gemischten Gefühlen irgendwie, weil manchmal glaube ich schon, dass einem nicht viel Spielraum, dass einem nicht viele Möglichkeiten bleiben. Wenn du clean diesen Sport betreiben möchtest, dann wird es dir nicht gelingen. Und wenn du dopst, dann wirst du halt unter Umständen, wenn du auf so einem Level wie Mike King bist, wirst du halt an die Wand genagelt. Von der Presse, von der UFC. Er ist halt das Bauernopfer, das die UFC präsentieren kann und sagen kann, schaut mal, wir erwischen ja immer wieder Leute. Das mit der Tür ist okay so. Ja, das sind Zustände hier. Es ist ja fast schon, hat ja fast schon Weihnachtsfeier-Ausmaße hier mittlerweile bei MMA Radio. Könnt ihr übrigens auch nachhören. Die Weihnachtsfeier, einer meiner Lieblingsfolgen. Wir bleiben natürlich beim Thema Doping. Es geht jetzt um Wanderlei Silva, der am 21.8. bei der NSAC zum Hearing antreten darf. Und Wanderlei Silva ist immer wieder für eine Überraschung gut. Diesmal hat er erzählt, ich bereite zurzeit meine Verteidigung vor. Da wäre ich übrigens mal gern dabei. Also wie Wanderlei Silva so eine Verteidigung vorbereitet, das stelle ich mir wirklich äußerst unterhaltsam vor. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der ein oder andere Unterschichtenkanal daraus eine 16-teilige Doku-Soap machen könnte. Wie Wanderlei Silva seine Verteidigung vorbereitet. Großartig. Außerdem, Wanderlei Silva meint so, ich mache mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. Ich habe ja zurzeit keinen Kampf. Sobald ich allerdings wieder einen Kampf habe, werde ich beweisen, dass ich clean bin. Und dann kriege ich auch eine Lizenz, So stellt sich das Wenderli Silva vor. Nur nochmal erinnerungshalber, oder nur nochmal für euch, also um das in Erinnerung zu rufen. Wenderli Silva sollte getestet werden von der NSAC und ist dann einfach weggerannt. Ist er abgehauen, weil er nämlich kein Englisch kann, obwohl er seit Jahren schon in Las Vegas lebt, aber da konnte er einfach kein Englisch. Und er konnte natürlich auch nicht irgendwie seinen Anwalt anrufen oder sonst irgendwas. Nee, er ist einfach weggerannt. Das ist eine ganz normale Reaktion, glaube ich, als Sportler, dass wenn einer kommt und sagt, ich mache eine Dopingprobe, dass ich da einfach renne. Scheint gang und gäbe zu sein. Und ich möchte Mark Bocek nochmal zitieren. 90% aller UFC-Fighter sind gedopt. Ich glaube, wenn er nicht Silber nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Was erzählt er denn noch? Ich würde gerne im Dezember wieder kämpfen, sagt Wanderlei. Zum Ende des Jahres veranstalten sie immer große Events. Mein Kampf gegen Dan Henderson könnte überall stattfinden, natürlich auch in Las Vegas. Am liebsten würde ich aber in Brasilien kämpfen. Ich habe allerdings auch kein Problem damit, in Japan oder in den USA zu kämpfen. Also er scheint sich da so ein bisschen an Dan Henderson jetzt festgebissen zu haben, der gute Wanderlei Silva. Den Kampf möchte er unbedingt haben, am liebsten in Brasilien, aber ja, USA geht auch, sagt er, Japan auch kein Problem. Da hat er ja eine große Karriere oder klangvollen Namen sich erarbeitet bei Pride, also würde auch Sinn machen. Dan Henderson gegen Wanderlei Silva in Japan, ja, die beiden Ex-Pride-Champions, doch, das klingt eigentlich ganz gut. Aber Wanderlei sagt auch, wenn mein nächster Kampf wirklich gegen Dan Henderson ist, muss er eigentlich in einem Stadion in Brasilien stattfinden. Also auch da ist Wanderlei Silva nicht mehr von abzubringen. Er ist sich sicher, das Maracanã, das kann ich und Dan Henderson zusammenfüllen. Ich muss wirklich lachen, weil Dan Henderson, tut mir wirklich leid, aber er ist halt einfach nicht mehr der Dan Henderson, der früher einmal war. Und ich glaube, bei Wanderlei Silva muss ich nicht viel dazu sagen. Wir bleiben noch mal kurz beim Thema Doping. Jael Sonnen, eigentlich wollte ich hier bei den MMA Radio UFC News gar nicht mehr so viel über Jael Sonnen reden. Der hat mich so enttäuscht, aber er hat es jetzt dann doch noch geschafft. Denn er war zu Gast in Chris Jerichos Podcast Talk is Jericho. Ich denke mal, Chris Jericho kennen alle, den Pro-Wrestler. Ja, also Chris Jericho, Y2J. Jeder kennt Chris Jericho. Da war Jael Sonnen zu Gast in dessen Podcast. Und hat so ein paar interessante Sätze fallen lassen. Unter anderem meinte Jael Sonnen, ich habe versucht, das System auszutricksen. 44 Tage vor einem Event wirst du normalerweise nicht mehr getestet. Die Leute denken bei Doping immer sofort an Steroide. Ich habe aber keine Steroide genommen. Mein Zeug war von einem Arzt verschrieben. Keine der Substanzen war illegal. Und jetzt zitiere ich den guten Brandon Sharp, der mal sagte, Hold. Und recht hat er. Also erstens beweist das, dass die UFC wirklich, oder nicht nur die UFC, sondern auch die ganzen Commissions früher wirklich nur am Kampfabend getestet haben. Denn Jael sagt ja, 44 Tage vor einem Event wirst du normalerweise nicht getestet. Da haben sie mich einfach überrascht. Aber das ist auch alles mir scheißegal. Der Punkt, der mich schon wieder aufgeregt hat, war, dass er sich schon wieder versucht, so seine Weste reinzuwaschen, indem er sagt, das Zeug, was ich genommen habe, war von einem Arzt verschrieben. Alter, der hat EPO genommen. Also welcher Arzt verschreibt denn EPO? Also mir ist das auch nicht passiert. Wenn es euch schon passiert ist, weiß ich nicht, würde ich mal einen Arzt wechseln, aber das ist doch totaler Quatsch. Und auch, es waren keine illegalen Substanzen. Ich meine, EPO? Hallo? Also, da komme ich nicht drauf klar. Der Typ, wie kann man sich denn da so äußern? Er versucht da wirklich immer noch irgendwie so ein Bild zu zeichnen, wie das er da, also so kommt es mir vor, dass er sich so ein bisschen versucht, als Opfer des Systems zu verkaufen. Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, bei Mike King, er ist eigentlich das Bauernopfer etc. pp., aber ich sehe es bei Jael Sonnen noch ein bisschen anders, weil er hat sich halt hingesetzt und hat mit dem Finger auf Vitor Belfort gezeigt und auf Wanderlei Silva gezeigt und gesagt, das sind die Leute, die Steroide oder sonst THT oder weiß der Kuckuck was zu sich nehmen. Und ich bin der kleine Sportler, der bekehrt wurde, nachdem er aus Versehen einmal Testosteron zu sich genommen hat, so mehr oder weniger. Also er hat, ja, ein Heuchler war er eigentlich, dieser gute Jael Sonnen. Hat mich ein bisschen aufgeregt. Was sagt er sonst noch hier? Achso, er hat auch erzählt, die Substanzen machen, dass ich mich gut fühle. Er hat das so erklärt, dass er nicht zum Arzt geht, Ja, mit Problemen und der Arzt dann sagt, ja, gut, da kann ich nichts machen, sondern natürlich wird der Arzt dir was verschreiben, dass es dir besser geht. Aber was Jill Sonnen nicht kapiert, es geht darum, dass diese Sachen halt einfach verboten sind. Ja, also das ist doch wurscht, ob das jetzt hilft. Aber es steht halt auf der Dopingliste als Dopingmittel und dann kann ich halt die Sachen nicht nehmen, egal ob ich mich danach gut fühle. Ich meine, mal ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt hier irgendwie einen Joint anzünde, da fühle ich mich auch gut damit. Aber wenn ich jetzt halt dann mich vor das Polizeipräsidium stelle, mit einer Bong, ja, dann muss ich mich halt auch nicht wundern, wenn die mich dann verhaften. Obwohl man auch hier argumentieren kann, ja, was ist denn das Problem jetzt eigentlich? Aber es sind halt einfach die Regeln, an die er sich zu halten hat. Und da sind Argumente wie, die Substanzen machen aber, dass ich mich gut fühle und das ist ja nicht illegal, sondern nur verboten. Also das sind natürlich dann so, ach mein Gott, steh doch einfach dazu, dass du gedopt hast, stell dich doch hin. Das wäre doch cool, wenn Jay Sonnen sich hinstellen würde und sagen würde, okay Leute, ich habe gedopt, ähnlich wie Mark Bocek das Ganze vielleicht ausschmückt und sagt, Leute, in diesem Sport kommst du einfach nicht zum Zuge, wenn du nicht dopst. Ich muss es tun. Ich habe eine Frau, ich habe jetzt bald ein Kind, ich muss Geld verdienen, ich kann nichts anderes, ich kann nicht nochmal auf die Schulbank oder sonst irgendwas. Das ist mein Leben und ich muss versuchen, irgendwie Erfolg zu haben, Geld zu verdienen. Und das reicht nicht nur zu reden, ich muss auch Leistung bringen und die kann ich auf dem Level nur bringen mit irgendwelchen Dopingpräparaten. Das wäre eine ehrliche Antwort gewesen und ich sag euch eins, die Leute hätten sich hingestellt und hätten applaudiert. Das sieht man jetzt bei Mark Bocek. Der hat nie, auch, er hat auch behauptet, er hätte keine Präparate zu sich genommen, aber da stelle ich mal in Frage. Aber dieses einfach offensiv an die Öffentlichkeit gehen, das hätte ihm die Glaubwürdigkeit zurückgegeben, die er bei mir einfach nicht mehr hat. So. Außerdem hat er sich noch zu seinem Fox Sports One Job geäußert oder überhaupt zu seiner Fox-Karriere. Da wurde er ja erstmal beurlaubt. Und er meinte, die Menschen vergeben dir, wenn du ehrlich bist. Und jetzt sag ich, fick dich, Jill Sonnen. Ohne Scheiß. So, kommen wir zu angenehmeren Themen, nämlich Ronda Rousey. Die sieht ja nicht nur geil aus, die kann nämlich auch wieder trainieren. Die Knie-OP, oder es war ja eigentlich nur so eine Endoskopie, hat sie erfolgreich hinter sich gebracht. Irgendwas an den Bändern wurde da auch umgeschraubt. Ja. Aber sie sagt, die Bänder waren okay zwischen, jetzt genau sowas. Die Bänder waren nämlich okay, aber sie hat Probleme an den Bändern gehabt. Aber durch diese Endoskopie konnte man feststellen, dass zwischen den Bändern so Zeug rumschwamm, hat sie gesagt. Einfach so durch die vielen Jahre hartes Training und Wettkämpfe hat sich da irgendwas angesammelt. Zeug halt, was halt eben so rumschwimmt zwischen den Bändern. Und ja, das wurde jetzt entfernt, sage ich mal. Und ja. Jetzt geht's dann schon wieder los. Die Reha-Maßnahmen begannen letzte Woche bereits und ja, ich denke mal, sie wird, weiß ich nicht, reicht's noch für Ende des Jahres? Aber könnte gut sein, dass wir sie noch 2014 noch mal im Oktagon sehen, aber natürlich spätestens im Frühjahr 2015. Ich kann's, ich bin schon wieder scharf auf den Ronda Rousey-Kampf. Mal gucken. Dann habe ich letzte Woche bei den Fight Announcements dabei gehabt, dass Paige VanZant am 4.10. gegen Kellen Curran antreten wird. Und Paige VanZant ist ja nicht nur die jüngste MMA-Fighterin, die jemals im Octagon stand. Nein, sie war, muss ich sagen, auch Team Alpha Male Mitglied. Und Ryan Faber hat jetzt in einem Interview verraten, dass Paige nicht mehr bei Team Alpha Male ist. Er meinte, sie war schon lange nicht mehr bei uns und ich gehe davon aus, dass sie ein neues Team hat. Ich habe nachgefragt, was los sei. Ein Typ, der ihr ein Zimmer in Sacramento vermietet hatte, meinte nur, dass sie, was sagte? Dass sie ihre Sachen gepackt hat und verschwunden sei. Okay, das musste ich jetzt nochmal kurz hier übersetzen. Ja, also nicht mehr auffindbar war sozusagen. Uriah meinte dann, ich hab sie angerufen und habe ihr meine Hilfe angeboten. Und Uriah Faber geht davon aus, dass sie jetzt in Reno trainiert. Da sind wohl Typen, mit denen sie früher schon so irgendwie im Jiu-Jitsu aktiv war und so. Und ja, seit 6 Wochen hat Uriah Faber nichts mehr von Paige VanZant gehört. Er hat sie auch nochmal am Sonntag angetwittert irgendwie oder angeschrieben und sie hat aber bis jetzt nicht geantwortet. Und ja, Uriah Faber sagt trotzdem, sie ist 20, sie ist jung, eine tolle Athletin, sie entwickelt sich ständig weiter und er glaubt, dass sie großes Potenzial hat und uns überraschen wird und begeistern wird in der UFC. Und dann hat der Interviewpartner von Uriah Faber noch gefragt, ja, kann es denn sein, dass sie trotzdem das Team Alpha Male bei ihrem ersten Kampf repräsentiert? Und da hat Uriah ganz klipp und klar gesagt, wenn sie Team Alpha Male repräsentieren will, muss sie auch bei uns trainieren. So, das macht sie nicht. Also kann man vermelden, Paige Van Zandt ist nicht mehr Mitglied bei Team Alpha Male. Auch interessant, eines der besten Teams, das verlässt man ja eigentlich nicht einfach so. Aber sie macht's. Sie macht's. Wir sind dann natürlich gespannt, wie sich Paige Van Zandt in ihrem ersten UFC-Fight schlagen wird. Dann habe ich noch eine News, die finde ich auch ganz interessant. Gary Cook, das ist unser Mann hier in Europa. Das ist nämlich der Head of Operations in Europe, the Middle East und Afrika. Und Afrika, schön. Hat einen neuen Posten in der UFC. Und zwar wird er zum Chief Global Officer befördert, muss man wirklich sagen. Und ist damit einer der wichtigsten Männer in der UFC. Vielleicht gleich hinter den Fertittas, Dana White und auf so einer Ebene wie Joe Silva. Also eine ganz, ganz entscheidende Rolle, die er hier bekommt, Gary Cook. Und er muss auch für diesen neuen Job nach Las Vegas ziehen. Und tja, die Frage ist natürlich, wie lässt sich das jetzt vereinbaren mit seinem Job hier in Europa? Also es wurde noch kein neuer Head of Operations hier in Europa bekannt gegeben. Macht er diesen Job von Las Vegas weiterhin oder gibt es jemand anderen? Es wäre sehr schade, wenn uns Gary Cook wegfällt hier in Europa, weil der Typ so wichtig war für die UFC in Europa und so viel gemacht hat. Dana White hat das auch immer wieder gesagt. Eigentlich kannst du auf den jetzt hier nicht verzichten. Jetzt haben sie gerade so ein bisschen Fuß gefasst und es gilt eigentlich, das jetzt auszubauen. Und ich glaube, das wäre gefährlich, wenn Gary Cook jetzt abgezogen werden würde. Aber vielleicht kann er ja beide Jobs miteinander irgendwie machen. Ich habe im Zuge dieser Nachrichten noch ganz Interessantes erfahren. Ja, ich muss ganz kurz hier mal kurz die Mia wieder mit einbeziehen. Was ist denn hier los? Das ist eine neue, die Tomate, die ist schon reif. Wo ist die von unserem eigenen Tomatenstrauch? Oh, danke schön, die esse ich nachher. Oh, das ist das Geburtstagsgeschenk. Eine Tomate vom eigenen Tomatenstrauch. Wer kann das schon von sich behaupten? So, jetzt aber zu den interessanten Fakten, die ich über Gary Cook herausgefunden habe, als ich hier von der News nämlich Wind bekommen habe, habe ich mal auf Wikipedia so rumgeguckt, um mich belesen zum Thema Gary Cook. Ich wusste natürlich, dass er schon mal CEO bei Manchester City war, aber was ich viel interessanter fand, Ende der 80er, Anfang der 90er, war er bei Nike in einer führenden Position tätig und Gary Cook hat das Brand, dieses Air Max, dieses Jordan Brand, also die Marke Jordan, die hat Gary Cook erfunden. Das war Gary Cooks Idee. Das war sein Plan mit Michael Jordan zusammen. Also er hat Michael Jordan als Marke überhaupt erst entdeckt und dann groß gemacht. Das war Gary Cook. Ist ein Typ, der hat einfach, ist ein Goldjunge. Ist ein reiner Goldjunge, Gary Cook. Jetzt in Las Vegas. So, letzte Nachricht für heute, ganz interessante Nachricht, ihr kennt ja alle Tale of the Tape, von den Kämpfen wird uns eingeblendet, wie alt sind die Jungs, Reichweite, Gewicht, wo kommen die her und da wird es in Zukunft einen weiteren Punkt geben, nämlich die Fußreichweite, das ist was, Joe Rogan sagt das schon ganz lange, das ist eigentlich genauso entscheidend wie diese Reichweite, die man sonst halt einfach immer einblendet, also sprich die Armlänge, ist eigentlich die Fußreichweite, weil ich sag mal so, wenn jetzt einer, keine Ahnung, wie lang ist so ein Arm, 1,20 Meter Armreichweite hat, ja, aber der andere 1,30 Meter Fußreichweite, dann hat der ja mit den Füßen einen Reichweitenvorteil, aber der wird nicht eingeblendet, weil bei Tale of the Tape nur die Armreichweite eingeblendet wird. Also die Fußreichweite wird jetzt in Zukunft auch mit eingeblendet werden. Finde ich gut. Bin mal gespannt, ob die das jetzt heute Nacht schon in Banger machen werden. Komme ich zu den Fight Announcements. Ich habe es gesagt, UFC 178 hat noch ein paar gute Kämpfe mit dazu bekommen. Zum einen Donald Cerrone gegen Bobby Green. Das gefällt mir natürlich sehr gut einerseits. Andererseits bedeutet das wohl auch, dass es keinen Kampf gegen Eddie Alvarez in naher Zukunft geben wird für Donald Cerrone. Da gab es ja mal das Gerücht, dass Eddie Alvarez aus dem Bellator-Vertrag irgendwie raus kann und dann bei UFC 178 auf Donald Cerrone treffen könnte. Dazu kommt es jetzt nicht. Anstattdessen wird es Donald Cerrone mit Bobby Green zu tun bekommen und jetzt werdet ihr natürlich sagen, was, Bobby Green, der sollte doch eigentlich auf Jorge Masvidal treffen, das ist richtig, aber die UFC hat sich entschieden, den Kampf mit Cerrone jetzt zu machen und für Jorge Masvidal wurde schon ein Ersatzgegner auserkoren. Es ist James Krause und der Kampf findet auch bei UFC 178 statt. Dann gab es noch Fight Announcement für die Fight Night in Stockholm. Da wurde der Co-Main Event bekannt gegeben. Shan Tsung-Jung, besser bekannt unter dem Namen Korean Zombie, wird nach langer Verletzungspause zurückkehren und trifft auf Akira Kurosani. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut, dieser Co-Main Event. Und für die Fight Night in Halifax wurde bekannt gegeben, dass Jingling Li auf Nordin Talib treffen wird. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Habe ich deswegen mit dabei, weil Taleb oder Talib ja schon zweimal bei Ultimate Fighter dabei war. Einmal bei Nations und einmal für die 18. oder 19. Staffel. Naja, er war auf jeden Fall mehrfach bei Ultimate Fighter dabei. Es wurden auch noch 6 andere Kämpfe für Halifax bekannt gegeben, aber guckt euch die am besten alle auf MMAradio.de an. Keine großen Namen dabei gewesen aus meiner Sicht. Von daher verschwende ich jetzt hier nicht wertvolle Zeit. Das war's, die News sind durch. Wie gesagt, ich versuche jetzt auf mmaradio.de noch so ein bisschen ja den News-Content voranzutreiben mit einzelnen Blogposts. Kann ich nicht versprechen, dass ich das immer schaffen werde, aber guckt ab und zu mal vorbei. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn ihr uns auf iTunes bewertet. Wir haben ja 2 Feeds, einmal die UFC-News und einmal den normalen MMA-Radio-Feed. Und ich würde mal sagen, wir haben da jetzt, glaube ich, beim normalen MMA-Radio-Feed 19 positive Bewertungen. Das ist natürlich cool, freue ich mich auch. Aber wir haben natürlich viel mehr Hörer. Es müssen also noch irgendwelche Leute da draußen sein, die noch nicht bewertet haben. Und die würde ich jetzt bitten, sich mal an ihr iPhone zu begeben oder iPad oder weiß der Kuckuck. Und da 5 Sterne vielleicht. Ja, weißt du Bescheid. Tschüss. Radio.